Jo, VBT, der erste Rapper ohne Stimmbänder. Ich komm ins VBT, jetzt bin ich im VBT drin. Immer bin ich es, obwohl ich es kaum immer bin. Imp ist der Boss. Wie ein Vorgesetzter, du bist weiß und fährst Bus, du vorne Sitzer. Ich habe sehr viel Geld, wie reiche Leute, und komm in eure Hood. Ihr seid leichte Beute, ich habe Bitches am Start wie eine Hunderennbahn. Du hast keine einzige, wie ein Untertan. Ich habe haufenweise Bling Bling, wie ein Ritter, trotzdem meinen ganz eigenen Style. Wie Hitler, gehst du mir auf die Nerven. Werd ich dir den Tod bringen, du kannst mir gestohlen bleiben. Wie Elsass Lothringen, um unter Menschen zu sehen. Guckst du in den Fernseher, ich mach's mir leichter. Ich guck aus dem Fenster, ich leb von meinem Rap, du lebst vom Dosenpfand. Du sitzt im Glashaus, ich werf nen Stein an deine Wand. Ich höre keine Rapper, denn ich kenn ihre Strophen schon. Sie rufen nur die eigenen Namen, als wären sie Pokémon. Verschwindet aus meinem Internet, und zwar schnell. Eure Karrieren gehen baden, wie Uwe Barschel. Ich geh gepflegt grillen. Einer von euch ist der Braten. In meinem Keller sind mehr Leichen als im ZDF-Fernsehgarten. Um Leute auf dein Konzert zu locken, gibt's Begrüßungsgeld am Eingang. Außerdem Kotztüten und Horopax am Merchstand. Jo, du sitzt in der Kneipe, bist ein Barhocker-Versager. Wenn's mit dem VBT nicht klappt, dann mach halt Raub oder Schlager. Dein Opa war Sturmführer bei der SS. Meiner ist das Monster von Loch Ness. Deine Musik spielen sie im Club nicht. Mein neues Album kostet so ungefähr 3,50. Was? Wie war das? Du willst Stress? Los Turdok, setz Hydropumpe ein. Bei dir wird es irgendwann so sein wie beim Schwein. Deine Musik klingt so wie Bier aus der Dose. Entschuldigung, wo ist meine Hose? Wenn die Mauer wieder steht, werd ich Stasi-Spitzel und geh zum Lachen in den Keller. Wie Josef Fritzl, ich zieh die Dioren lang. Du Schlawiner, wer das liest, ist doof. Ich bin ein Spitzbube und lebe das Strolchleben. Ich werde euch mit Potzpotz bespotzen, bis ihr baff seid.